Mama von Greylack. Hier im Kompressor. Am Thema Flüchtlinge und Fremdenhass kommt ja momentan keiner vorbei, denken wir. Aber was ist eigentlich mit YouTube? Gerade hier ist ja die Reichweite unter Jüngeren gewaltig. Die großen YouTube-Stars haben 2,5 bis 3 Millionen Abonnenten. Eine halbe Million ist da schon eher Mittelbau. YouTuber könnten also viel bewegen, über Rassismus sprechen, aufklären, zu Hilfsaktionen aufrufen. Medienjournalist Philipp Banse ist viel auf YouTube unterwegs. Hallo. Ja, moin, moin. Ja, Philipp, was gibt's denn auf YouTube zum Thema Flüchtlinge? Naja, also ich finde, da ginge mehr, um das mal so zu sagen. Von den ganz großen YouTubern hat sich bisher eigentlich nur LeFloid mehrmals mit diesem Thema Rassismus, Flüchtlinge beschäftigt. LeFloid, bekannt auch durch sein Interview mit der Bundeskanzlerin alias Florian Mund, er ist 27 und veröffentlicht eben zweimal in der Woche eine News-Show, so 6 bis 7 Minuten lang, und erreicht damit eben 2,7 Millionen Abonnenten, die meisten wahrscheinlich so jünger, also Teenager. Und LeFloid ist mehrmals auf das Terror gegen Vertriebene eingegangen. Und das klang dann so. Auf jeden Fall reden wir hier nicht von Demonstranten oder besorgten Bürgern. Wir reden hier von Rassisten, die auf Polizisten losgehen, versuchen, ein Asylbewerberheim anzuzünden und dabei mutwillig und wahrscheinlich sogar wohlwollend hinnehmen, dass eventuell Menschen schwer verletzt werden oder sterben. Alles, was ich dazu sagen könnte, würde unweigerlich dazu führen, dass dieses Video gesperrt wird. Deswegen, wertes geile Community, übernehmt ihr doch bitte. Was haltet ihr von solchen besorgten Bürgern? Gerne mal in die Kommentare, und zwar volle Wucht. Und es dürften auch einige dieser großen anderen Stars, so dieser Let's-Play-Stars, sich zu dem Thema geäußert haben. Also YouTuber, die stundenlang Computerspiele durchspielen und sie eben kommentieren. Aber keiner der großen deutschen YouTuber hat mal ein einzelnes Video aufgenommen und gesagt, so ist die Lage und aus diesen Gründen ist das nicht akzeptabel. Und das könnt oder solltet ihr machen, so könntet ihr Stellung nehmen. Ich habe auch keine Lifestyle-YouTuber gefunden, die mal sagen und Flagge zeigen. Die haben auch einige Millionen Zuschauer und selbst zum Teil Eltern, die eben nicht in Deutschland geboren sind, und da könnten die sicher nicht eine Menge zu erzählen, aber da gibt es nichts. Und von einem gemeinsamen Video der 10 größten YouTuber zusammen mal ganz zu schweigen, und die könnten natürlich eine Menge Teenager erreichen, aber die Versuche, diese zusammenzubringen, die gibt es aber bisher ohne Erfolg, und ja, das finde ich ein bisschen bedenklich. Also ja, aber, und woran scheitert das? Ja, ich habe versucht, einige der großen YouTuber zu kontaktieren, habe da aber keine Antwort erhalten. Was ich aber so aus von hinter den Kulissen höre, haben diese YouTuber, die Großen, einfach wenig Zeit. Die arbeiten 60 bis 70 Stunden pro Woche, machen Videos, Konzerte, Product Placements, haben Termine mit Sponsoren und. Und viele von denen verdienen einfach gerade richtig viel Geld und haben offenbar andere Prioritäten. Außerdem ist dieses Thema Flüchtlinge, rechter Terror, Rassismus immer auch sowas mit einer, ja, Shitstorm-Garantie, möchte ich mal sagen. Das vermeiden viele offenbar lieber, um so einen Til-Schweiger-Moment zu vermeiden. Denn YouTuber, die sich gegen Rassismus, rechten Terror und für mehr Mitgefühl mit Flüchtlingen einsetzen, die haben eben ganz schnell rechte, extreme Kommentare unter ihren Videos. Niklas Behrens zum Beispiel spielt in seinem Kanal Bonjour, das Computerspiel StarCraft 2, ist so mit 16.000 Abonnenten eher ein kleinerer YouTuber und hat sich in einem Video mal zu den Angriffen auf Flüchtlingsheime geäußert und diese verurteilt. Und unter diesem Video sammelten sich dann eben sehr schnell menschenverachtliche Kommentare. Und darauf war seine Reaktion: Ich wurde natürlich die ganze Zeit beschimpft auch und mir wurde gedroht, und ich bin halt immer ganz locker geblieben, hab mir das alles so angeguckt, und im Endeffekt habe ich halt alle geblockt so und hab dann, ja, trotzdem entschieden, das Video runterzunehmen, ja, nicht aus Angst, sondern weil ich gedacht habe, hey, diese Menschen, die machen sich irgendwie tatsächlich hier sich unter unseren Videos breit und versuchen hier eine Plattform zu bekommen und versuchen irgendwie Leute, die dagegen stehen, einzuschüchtern. Und da habe ich mir gedacht, Alter, Leute, ey, dann mache ich es nochmal richtig, ne? Dann mache ich es nochmal richtig. Und richtig machen hieß in dem Fall, hat er also minutenlang so einen Appell für Humanität und gegen rechten Terror verlesen. Aber das kann natürlich am Ende auch nicht wirklich das Rezept sein. Wer von den YouTubern nimmt sich denn sonst noch des Themas an? Ja, das sind vor allen Dingen kleinere YouTuber und solche, die sich regelmäßig, vor allen Dingen schon seit längerer Zeit, mit diesen Themen Flüchtlingen, Rassismus etc. beschäftigen. Da wäre zum Beispiel Luca, hat einen Kanal, nennt sich Just Luca, hat keine 1000 Abonnenten, aber sein letztes Video, das hat ziemlich die Runde gemacht, hat jetzt 100.000 Zuschauer erreicht, und hier interviewt er sich selbst und als Antworten zitiert er wiederum Facebook-Kommentare aus dem Pegida-Umfeld, und das hört sich dann so an. Ronny, sag doch mal was zum Thema Asylbewerber. Dinge ist besser als ein Deutscher, ja? Die kriegen alles bezahlt. Auto, Wohnung, USW. Alle Terroristen, Bombenleger, ja? Die wollen eh Anschläge machen. Das sollen die Anschläge in Syrien und Irak machen und nicht in Deutschland. Was meinst du mit Terroristen? Leute, Islamisten, wollen unser Land gefährden, weil die Propaganda von ihrem Koran und die sind alle ISIS weg, ja? Alle ISIS weg und die sind sehr gefährlich, ja? Die müssen alle raus nach ihren Heimat, alle raus nach ihren Heimat. Also Comedy ist auf jeden Fall ein Mittel, um sich diesem Thema zu nähern. So, jetzt ein bisschen schade, wir haben ja einige Unterbrechungen drin, deswegen ist vielleicht der Witz nicht ganz rübergekommen. Aber die Idee, glaube ich, ist klar geworden. Gibt es noch andere ernstzunehmende, massentaugliche Versuche auf YouTube? Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also zum Beispiel gibt es da zielgruppenorientierte Nachrichten, würde ich das mal nennen, von Dark Victory. Hat so 400.000 Abonnenten und die machen einfach Nachrichten, ja, zielgruppengerecht für halt diese Teenager-Generation und berichten dann beispielsweise über minderjährige Vertriebene, über deren Schicksal, wie viel es gibt und wie so die rechtliche Lage dabei ist. Dann gibt es aber auch immer mehr Versuche, mit Vorurteilen aufzuräumen. Da wird dann halt geguckt, wie ist denn das mit diesen minderjährigen Flüchtlingen, wer kümmert sich um die, und es stellt sich raus, es kümmert sich eben kaum jemand um die. Und was ich auch sehr schön fand, war ein Versuch von Flo Vlogt. Der ist einfach mal in ein Flüchtlingsheim gegangen oder genau auf eine Demonstration und hat mit Flüchtlingen gesprochen und sich deren Geschichten erzählen lassen. Und da ist schon mal auch bei mir etwas differenzierteres Bild entstanden. Aber wie gesagt, das sind alles eher YouTuber, sag mal, die nicht ganz so große Reichweiten haben. Vielen Dank. Philipp Banse war das, hat für uns recherchiert. YouTube-Kanäle als politisches Medium zum Thema Flüchtlinge und Fremden. Das gibt es da bisher eher wenig. Man könnte auch sagen, zu wenig.